Ich fürchte, da irren Sie sich. Inwiefern? Ich kenne jede Zeile, die Francis geschrieben hat, auch die Gedichte, die nie publiziert wurden. Aber nicht das, was Sie eben zitiert haben, obwohl... Obwohl? An sich ist es sein Stil. Ich bin froh, Ihnen begegnet zu sein. Ich muss jetzt gehen. Sie entfernte sich über den harten, gerippten Sand, floh vor dem Tag der sehenden, sengenden Welt. Ich machte mich auf den Weg zurück in die zu fahlem Licht zögernd erwachende Stadt. Auf den Straßen erschienen erste Frühmorgengesichter. Ein Mann spuckte aufs Pflaster und den kommenden Tag. An der Ecke der Straße, die zu den Mortons führte, beobachtete ein Polizist die Dämmerung, als verdächtige er sie böswilligen Herumlungerns. Morgen, Sir. Ah, Wachtmeister McKenzie, nicht wahr? Ja, Sir. Sie sind früh unterwegs. Das ließe sich von Ihnen auch sagen, Sir. Sie möchten fragen, wo ich gewesen bin? Oh nein, Sir. Ach, Sie hatten nicht Anweisungen, mich zu beobachten oder etwas ähnlich Dramatisches? Nein, Sir.